Flaschen, ihm kam dieser Weg noch nie so schmal vor. Rutscht aus auf Tod und durch Regen, zusammengepappte Blätter. Knie und dort muss lachen, will aber eigentlich rein. Es sollte regnen, tut es nicht, er kämpft sich wieder hoch und wischt den Dreck von den Händen. Nimmt den letzten Schluck aus der Flasche und geht in Richtung Tür, weiter schafft er es nicht. Setzt sich auf die Stufen zu dem kalten Licht und beide schweigen gemeinsam. Irgendwann öffnet sich die Tür, er wird begrüßt mit: Hey, lang nicht gesehen. Er guckt auf und nickt.